Suratul Najm, der Stern. Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. Wan Najmi idha hawa, ma dalla sahibukum wa ma gawa. Bei dem Stern, wenn er sinkt. Oder auch fällt, nämlich am Tag der Auferstehung. Was wird wieder, oder bei was wird geschworen? Nicht in die Irre geht euer Gefährte, und auch nicht einem Irrtum ist er erlegen. Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, spricht nicht aus Unwissenheit, aus Wahnvorstellungen, aus Besessenheit, sondern mit Wissen, welches ihm eingegeben worden ist, und nicht aus eigener Neigung. Ja, wie es in der nächsten Aya heißt, und er redet nicht aus eigener Neigung, es ist nur eine Offenbarung, die eingegeben wird, nämlich von Allah über dem Erzengel Jibril alaihi salam, belehrt hat ihn der Besitzer starker Kräfte, nämlich Jibril alaihi salam, der geistige Macht besitzt. So stand er da und war im obersten Gesichtskreis, also Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat Jibril alaihi salam in seiner wahren Gestalt gesehen, und wohin er auch schauen konnte, sah er nur Jibril wegen seiner Größe und seiner Prächtigkeit. Hierauf kam er näher und stieg herunter, so dass er nur zwei Bogenlängen entfernt war oder noch näher. Da gab er seinem Diener als Offenbarung ein, was er eingab. Der Vorgang der Wahi, der Offenbarung, wird hier beschrieben, wie Jibril alaihi salam unter anderem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zu erscheinen pflegte und ihm die Botschaft des Schöpfers überbrachte, und dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wie in vielen Überlieferungen bestätigt wird, Jibril, den Engel Jibril, den Überbringer der Botschaft Allahs, in wahrer Gestalt wahrgenommen, gesehen hat, mit eigenen Augen gesehen hat. Das ist nicht eine Wahnvorstellung, das ist hier kein Wunschdenken oder irgendetwas, was man so oder so deuten könnte. Er hat ihn mit eigenen Augen gesehen, und das ist eine Klarheit, eine Eindeutigkeit, die ihr nicht bestreiten könnt. Nicht hat sein Herz erlogen, was es sah. Wollt ihr denn mit ihm streiten über das, was er sieht? Und er sah ihn ja ein anderes Mal herabkommen, beim Sidrbaum des Endziels, bei dem der Garten der Zuflucht ist. Jannatul Ma'wa. Ma'wa ist der Zufluchtsort. Man sagt in der Auslegung, das ist das Paradies, wo die Gläubigen und Gottesfürchtigen hingebracht werden. Manche sagen auch, das ist das Paradies, wo die Shuhada, die Märtyrer sein werden. Und wir wissen, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, dieser Vorgang, der hier beschrieben wird, ist der Vorgang von Mi'raj, al-Mi'raj, die Himmelsfahrt, die Himmelsreise, die der Gesandte Allahs machen durfte. Wir haben über diese in Surah al-Isra schon gesprochen. Und bei dieser Gelegenheit wurde der Gesandte Allahs also so nah es also ging, an Allah herangebracht. Und der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, ihm wurde diese große Ehre gewährt. Und Jibril alaihi salam war auch dort, aber auch er ging bei diesem bestimmten Baum, ging er, Jibril, nicht weiter. Also selbst er konnte dort nicht weiter, wollte dort nicht weiter, das war sein Stopp. Aber der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, wurde noch näher an Allah gebracht. Also auch dort hat er Jibril alaihi salam gesehen. Das sind keine Halluzinationen, die mal entstehen und mal nicht. Er hat ihn in aller Deutlichkeit gesehen, beim Sidrbaum des Endziels, bei dem der Garten der Zuflucht ist. Als den Sidrbaum überdeckte, was ihn überdeckte, da wich der Blick nicht ab, noch überschritt er das Maß. Hier wird die absolute Hingabe des Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, seinem Herrn gegenüber beschrieben, dass man sieht das Paradies, man sieht Jibril, man sieht diesen wundervollen Baum im Paradies stehen, aber nichts ließ den Blick, die Aufmerksamkeit des Gesandten Allahs von Allah zu irgendetwas anderem abschweifen oder ablenken. Wahrlich, er sah vor den Zeichen seines Herrn die größten. Das wird wieder also die Mi'raj beschrieben, bei der die Zeichen Allahs dem Gesandten vorgeführt wurden. Was meint ihr wohl zu Al-Lat und Al-Uzza? Also einerseits diese große Angelegenheit Allahs, Jibril, dieser große Engel, der mit der großen Botschaft von Allah kommt, das Paradies, die Mi'raj, all diese großen, hohen Angelegenheiten. Und dann, mit welch niederen Dingen seid ihr beschäftigt? Was meint ihr wohl zu Al-Lat und Al-Uzza? Und auch zu Manat, diesen anderen, der dritten. Also wie viel Teilhabe habt ihr da eigentlich schon benannt? Ist denn für euch das, was männlich ist, und für ihn das, was weiblich ist, bestimmt? Wenn das immer wieder gesagt wird, ist für Allah denn das, was weiblich ist, dann ist damit in keinem Falle gemeint, dass das Weibliche minderwertig wäre. Beides ist Allahs Schöpfung, und in Allahs Schöpfung ist kein Fehl, oder in Allahs Entschluss ist kein Fehl. Damit ist gemeint, dass im Gedanken oder im Gedenken der Araber für sie selber Mädchen etwas waren, was nicht so wünschenswert war, wie es Jungen waren. Wenn wir es sehr positiv ausdrücken wollen. Es war nicht so wünschenswert, es war weniger wert, es war weniger gewollt von ihnen. Was sie für sich nicht wollten, schrieben sie dann aber Allah zu. Und das zeigt dann den Wert, den Allah bei ihnen innehatte. Und das wird hier verurteilt. Ja, der Schirk wird sowieso verurteilt, aber dann auch noch Schirk mit etwas machen, das ja hier das Schlechte schreiben wir dann Allah zu. Und Manat, Al-Lat und Al-Uzza sind unsere wirklich geehrten Gottheiten. Also das wird schlimmer und schlimmer und noch schlimmer. Also eine Sünde, die bis zum Ausmaß getrieben wird. Das wäre dann eine ungerechte Verteilung. Das sind nur Namen, die ihr genannt habt, ihr und eure Väter, also die Namen dieser Gottheiten, dieser Götzen, für die Allah aber keine Ermächtigung herabgesandt hat. Sie folgen nur Vermutungen und dem, wozu sie selbst neigen, wo doch bereits von ihrem Herrn die Rechtleitung zu ihnen gekommen ist. Hier sehen wir wieder die Gefahr, von Vermutungen zu folgen, Wunschdenken zu folgen, basislose Annahmen zu Wahrheit zu erheben und den eigenen Neigungen zu folgen. Ja, da kann man nämlich richtig weit weg vom geraden Weg abirren. Oder soll etwa der Mensch haben, was immer er sich wünscht? So gehört Allah das Jenseits und das Diesseits. Und wie viele Engel gibt es in den Himmeln, deren Fürsprache nichts nützt, außer nachdem Allah es erlaubt hat, wem er will und wer sein Wohlgefallen findet. Also der Schlüssel ist dann also wieder das Wohlgefallen Allahs. Finden, erlangen, es versuchen zu erwerben, denn dann wird alles andere auch möglich sein. Dann kann auch eine Fürsprache für dich nützlich sein, dann kann auch die Vergebung dich treffen. All das passiert dann, wenn das Wohlgefallen Allahs einen Wert für dich hat, denn nur dann wirst du danach streben. Diejenigen, die an das Jenseits nicht glauben, benennen die Engel fürwahr mit Namen, wie weibliche Wesen benannt werden. Sie haben jedoch kein Wissen hierüber, sie folgen nur Vermutungen, die Vermutungen nützen aber nichts gegenüber der Wahrheit. Lass nun ab von jemandem, der sich von unserer Ermahnung abkehrt und nur das diesseitige Leben will. Jetzt werden zwei Sachen also erwähnt, die in einer Person vorhanden sind, die ihn die Wahrheit nicht wollen, nicht sehen lassen und schon gar nicht zur Wahrheit kehren lassen. Erstens, er kehrt sich von unserer Ermahnung ab. Er hat kein Interesse dafür, das ist für ihn hat für ihn keinen Wert. Er möchte das gar nicht hören. Er wendet sich ab von der Ermahnung, von der Erinnerung, der Wahrheit, vom Koran, vom Gedenken Allahs. Und wohin geht er dann, wenn man sich von der Ermahnung, von der Wahrheit abgewandt hat? Wohin geht man dann? Dann geht man zum diesseitigen Leben. Er will nur das diesseitige Leben. Nur das hat einen Wert für ihn. Da lohnt es sich für ihn, auch zu opfern und auch mal was auszuhalten. Aber sobald es um das Jenseits geht, hat er das Interesse verloren. Und weil das diesseitige Leben alles ist, worum er sich kümmert, wofür er seine Energie investiert, wofür er Pläne hat, wovon er träumt, deswegen ist das auch alles, worüber sich sein Wissen erstreckt. Deswegen heißt es, das ist ihr erreichter Wissensstand. Gewiss, dein Herr kennt sehr wohl, wer von seinem Weg abirrt, und er kennt sehr wohl die Rechtgeleiteten. Ja, das ist ja meistens so. Menschen, die man vielleicht fragt, was bedeutet diese und diese Aya? Oder was bedeutet Allah um Vergebung zu bitten? Wie macht man das? Was kann man machen? Also wirklich absolute Basissachen in der, was heißt Religion, in der Frömmigkeit einfach irgendeine Beziehung zu Allah zu haben, zum Schöpfer zu haben, dann werden sie dich mit großen Augen vielleicht angucken und sagen, ich habe keine Ahnung, wovon du überhaupt sprichst. Was sind das für schwere und trockene Themen, die du da auf einmal mir auftischst? Das mag sehr oft passieren und das jetzt ohne jemanden zu beschuldigen, wir wären alle nicht besser, hätte Allah uns sich nicht unserer erbarmt. Und viele Menschen sind vielleicht besser als wir und nur Allah hat sie jetzt noch nicht geleitet. Es geht hier gar nicht um Beschuldigung. Es geht um diese Tragik in dieser Tatsache, dass es wirklich Menschen gibt, die noch nicht mal in islamischen Ländern, ich habe das selber gehört, in islamischen Ländern gibt es Orte, die vielleicht weit weg von der Stadt sind, von Bildung sind, gibt es Menschen, die noch nicht mal die Bedeutung von Istighfar, Allah um Vergebung bitten, noch nicht mal diese Bedeutung kennen. Was kennen sie dann aber? Sie kennen das, womit sie sich den ganzen Tag beschäftigen. So, je ärmer der Mensch ist, desto weniger materielle Dinge werden das dann wahrscheinlich sein. Aber dann wird es dann Wunschdenken sein. Er guckt dann im Fernsehen ganze Zeit oder in Katalogen ganze Zeit, was es denn alles geben würde, wenn er genug Mittel hätte, um sich das zu besorgen. Was wir auch machen, Stunden am eBay sitzen, Stunden am Internet sitzen, Stunden verbringen, um eine Sache zu kaufen, die man auch in einer halben Stunde kaufen könnte, auch qualitativ in Ordnung wäre, auch nützlich wäre. Darum geht es nicht, dass man Kompromisse machen soll, was Qualität angeht. Aber soll man denn Kompromisse machen, was die Religion angeht? Ja, also das soll man auch dann nicht mit so viel Leichtigkeit sehen. Deswegen sollen wir uns alle fragen, wo ist mein, vor allem mein Interesse? Dass wir alle auch essen und kochen und arbeiten müssen und Kleider kaufen und anziehen wollen und auch müssen, das steht überhaupt nicht zur Debatte. Aber wo ist mein Hauptinteresse? Wenn ich mal Zeit dann habe, oder wofür nehme ich mir denn mal Zeit? Wofür nehme ich mir Zeit? Was sind meine Interessen? Wovon möchte ich auf jeden Fall noch mehr wissen? Wovon möchte ich auf jeden Fall noch mehr haben? Und wenn das, was dich so beschäftigt, nicht etwas ist, was anderen nützt und gar nichts, nicht mal im Entferntesten, mit Allahs Zufriedenheit zu tun hat, dann stellt sich die Frage, ob es etwas ist, was dir nicht vielleicht sogar mehr schadet, als es dir nützt. Und ob das dann ein kluger Handel war, den man geschlossen hat, indem man etwas Wertvolles, Bleibendes hergegeben hat für etwas Nichtiges und Vergängliches. Und Allah kennt sehr wohl die Rechtgeleiteten. Allah gehört alles, was in den Himmel und was auf der Erde ist, auf dass er denjenigen, die Böses tun, das vergelte, was sie tun, und dass er denjenigen, die Gutes tun, mit dem Allerbesten vergelte. Diejenigen, die schwerwiegende Sünden und Abscheulichkeit meiden, außer leichten Verfehlungen, gewiss, dein Herr ist allumfassend in seiner Vergebung. Das heißt also, es ist auch nicht nur wichtig, Ibadah, gottesdienstliche Handlungen zu verrichten, dabei aber schwerwiegende Sünden und Abscheulichkeiten auch zu praktizieren, das ist dann gefährlich. Das ist dann so, als ob jemand sich sehr gesund ernährt, sportlich ist und fit und aktiv ist, dabei aber regelmäßig Gift konsumiert. Wer aber die Abscheulichkeiten, die großen, schwerwiegenden Sünden meidet und dann leichte Verfehlungen, manche Dinge, wissen wir alle, kann man gar nicht vermeiden, das Auge fällt auf etwas, was man nicht sehen wollte, und das Bild ist dann halt da, oder man hört etwas, was man nicht hören wollte, und im ersten Moment will man vielleicht was dazu sagen, und das sind diese leichten Verfehlungen, die uns allen mehr oder weniger passieren. Gewiss, dein Herr ist allumfassend in seiner Vergebung. Er weiß sehr wohl über euch Bescheid, als er euch aus der Erde hervorgebracht hat und als ihr Keimlinge in den Leibern eurer Mütter gewesen seid. Allah kannte uns schon, als wir noch in der Erde waren, als die Atome, die uns irgendwann mal zu einem Kind machen sollten, in ihren Einzelteilen noch verbreitet in der Erde lagen, da kannte Allah uns schon sehr genau. Was sollen wir also dementsprechend bitte nicht machen? So erklärt nicht euch selbst für lauter. Erklärt euch selbst nicht für rein. Behauptet nicht über euch selbst, dass mein Glaube dies, mein Glaube das, diese Sünde habe ich schon lange gelassen, ich bin ja schon so fromm, ich leiste ja so viel für die Religion. Erklärt euch selbst nicht für rein. Er weiß sehr wohl, wer gottesfürchtig ist. Wenn ihr gottesfürchtig seid, Allah kennt euch ganz genau. Wenn ihr es nicht seid und eine falsche Behauptung macht, dann wird Allah euch tief sinken lassen. Denn Allah mag nicht falsche Behauptungen. Allah mag es nicht, dass jemand etwas sagt, nur um gelobt zu werden, etwas vorgibt, was er nicht ist. Ja, so werden die Munafiqin im Koran beschrieben. Einem Gläubigen steht so etwas nicht zu. Was meinst du wohl zu demjenigen, der sich abkehrt und nur wenig gibt und dann ganz aussetzt? Mit Aussetzen ist gemeint, er ist sehr knauserig, also mal gibt er dann gar nichts, wenn er gibt, dann gibt er wenig und dann gibt er mal wieder gar nichts, ist geizig und knauserig. Besitzt er etwa Wissen über das Verborgene, das er sehen könnte? Oder wurde ihm nicht kundgetan, was auf den Blättern Musas, a.s. steht, und Ibrahims, a.s., der seine Pflichten erfüllte? Schaut mal, wie Ibrahim, a.s., hier auch gelobt wird. Subhanallah, er hatte viele Prüfungen und Opfer gebracht, aber letztendlich lesen wir im Koran bis zum Tag der Auferstehung und darüber hinaus, denn das ist das Wort Allahs, dass Ibrahim, der hat sein Wort vollfüllt. Der hat alles gemacht, was er machen sollte. Der war treu. Wafa heißt etwas ganz und gar geben, ganz und gar machen. Bis zum Ende durchhalten. Immer durchhalten. Ja, Allah kennt von uns auch ganz genau diejenigen, die zum Beispiel ein Dars haben wir mal gehört oder ein bisschen Koran gelesen, dann machen wir mal ein bisschen was Gutes und Allah möge uns belohnen dafür. Aber sobald sich unsere persönlichen Interessen ins Weg stellen und wir opfern müssten, um weiter Frömmigkeit zu üben, dann, wie oft passiert es uns, dass wir dann leider unseren persönlichen Interessen Vorrang geben? Dann haben wir also nicht voll und ganz gegeben, wir waren nicht voll und ganz standhaft, sondern haben auf halbem Weg wieder 5 Rückschritte gemacht. Aber Ibrahim a.s. war ein Diener von Allah, der voll und ganz, immer fest auf dieser Religion stand und immer alles gegeben hat. Und was stand also auf den Blättern von Musa a.s. und auch auf den Blättern von Ibrahim? Nämlich, dass keine lasttragende Seele die Last einer anderen auf sich nehmen wird und dass es für den Menschen nichts anderes geben wird als das, worum er sich selbst bemüht hat und dass sein Bemühen gesehen werden wird und dass ihm hierauf nach vollem Maß vergolten wird. Also wie wird einem vergolten? Was wird gesehen? Was wird für einen sein? Was man selber an Bemühungen vorausgeschickt hat. Und jetzt müssen wir uns alle fragen, wofür bemühe ich mich eigentlich wirklich? Und jeder kann vergleichen, wofür er wirklich auch Nächte aufbleibt und schwitzt und arbeitet, gern auch mal 3-4 Stunden in der Schlange steht und gern auch mal 1-2 Stunden telefoniert, welche Themen das so sind, wofür er das macht und wie viel Opfer, wie viel Bereitschaft, wie viel Standhaftigkeit er in den Dingen, die Allahs Zufriedenheit ausmachen, wie viel Opferbereitschaft er da zeigt. Und Allah verspricht, das ist so schön, dass deren Bemühen gesehen werden wird. Oft ist ja so in der Welt, selbst mit eigenen Eltern kann das sogar passieren, weil sie gerade keine Zeit haben oder gerade eigene Probleme haben, dass man sich als Kind bemüht oder ein schönes Geschenk bastelt oder irgendetwas macht, aber letztlich hat es dann keiner gesehen. Ja, wie oft passiert das, dass man sich besonders anstrengt für irgendeine Sache, aber keiner, es kommt halt nicht dazu, keiner hat die Zeit oder keiner hat den Willen, es zu würdigen. Aber die kleinste Bemühung, die auf Allahs Weg gemacht wird, Allah ist Shakur und er wird sie nicht nur würdigen, er wird sie noch mehrfach belohnen. Vermehren und belohnen und mehrfach belohnen, wie der Diener es sich gar nicht vorstellen kann. Und dass zu deinem Herrn das Endziel sein wird und dass er es ist, der lachen und weinen lässt und dass er es ist, der sterben lässt und wieder lebendig macht. Das alles macht Allah. Wie kann man dann jemand anderen diese Stellung geben, die nur Allah alleine gebührt. Dass er beide Teile des Paares, das männliche und das weibliche, erschafft, aus einem Samentropfen, wenn er ausgespritzt wird. Und dass ihm die letzte Schöpfung obliegt und dass er es ist, der reich macht und der genügsam macht. Und dass er der Herr des Sirius-Sterns ist. Dass er die früheren Ad vernichtete und auch die Thamud, so ließ er nichts übrig. Und zuvor das Volk Nuhs a.s., gewiss, sie waren ja noch ungerechter und übermäßiger, nämlich in ihrem Frevel. Und die umgestürzte Stadt ließ er stürzen. Das ist die Gemeinde von Lot a.s. Auf die regnete es nicht nur diese Lehmziegel herab, sondern die ganze Stadt wurde hochgehoben. Ein Engel hob sie hoch und ließ sie niederschmettern, also kopfüber niederschmettern, und dann bedeckte sie das Wasser. Deswegen heißt es ja jetzt, und so überdeckte sie, was sie dann überdeckte. Welche der Wohltaten deines Herrn willst du nun bestreiten? All diese Zeichen in der Geschichte, an den vergangenen Völkern, an der Macht, die Sterne, das Wasser, alles gehorcht Allah, alles läuft nach Allahs Plan. Welche der Wohltaten deines Herrn willst du nun bestreiten? Das ist ein Warner, wie die früheren Warner. Und wovor warnt er? Es steht bevor, die immer näher kommende Stunde des Gerichts. Niemand außer Allah kann sie beheben. Ja, also keiner kann sie hinwegnehmen, verschieben, außer Allah. Niemand hat das Wissen, wann ihr genaues Eintreffen sein wird, außer Allah. Also es gibt kein Entrinnen. Selbst wenn jemand sagt, nee, ich mach da nicht mit, ich will hier weg, dann soll er loslaufen. Wohin kann er laufen? Überall ist die Schöpfung Allahs, die Kraft Allahs, und diese Stunde kommt gewiss. Wundert ihr euch denn über diese Aussage und lacht ihr und weint ihr nicht? Und seid ihr noch belustigt oder auch abgelenkt? Ja, dieses immer alles lustig finden, diese Albernheit mit großen, ernsten Themen, die wirklich lebenswendend sein können, mit einer Leichtfertigkeit umgehen und alles mit Witz und mit angeblichem Humor es einfach hinwegreden. Ja, seid ihr belustigt darüber, über eine ernste Angelegenheit wie den Tag der Auferstehung? Selbst wenn man jemand nicht dran glauben sollte, dann sollte er das doch mit Ernsthaftigkeit besprechen, denn falls es doch wahr ist, dann ist es doch ein einschneidendes Ereignis, dann ist das doch ein ernstes Thema. Andere Menschen glauben daran. Wie kann man sich darüber lustig machen? Das zeigt nur die Kleinheit des Herzens und des Menschen, wenn er etwas, was ernsthaft ist, nicht ernst nehmen kann, nicht will und in dieser Entertainment-Kultur sich so gefangen hat, dass er da gar nicht mehr rauskommt, zwischen Ernsthaftigkeit und Realität und Warnung und zwischen Zeitvertreib und Humor gar nicht mehr unterscheiden kann. Und das ist auch ein Kennzeichen von jemand, der die Wahrheit nicht finden will, kein Interesse an ihr hat, dass er keine Ernsthaftigkeit für diese Themen hat. Das ist auch ein Zeichen davon. Deswegen soll man auch noch nicht mal mit solchen Menschen sitzen, die sich über Allah, über die Religion lustig machen. Man soll aufstehen, man soll das noch nicht mal mit der Präsenz unterstützen. Denn Haq, Wahrheit, kann nur der finden, der dafür auch eine Ernsthaftigkeit, eine Bereitschaft zeigt. Und wie endet die Sura dann? Fasjudu lillahi wa'budu. Werft euch doch vor Allah nieder und dient ihm. Sura al-Qamar, der Mond, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. Näher ist die Stunde des Gerichts gekommen und gespalten hat sich der Mond. Das war ein Wunder zur Zeit von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das aufgrund der Forderung der Mekkaner gezeigt wurde. Der Mond hat sich wirklich gespalten und es wurde gesehen, mit den Augen der Menschen wurde es bezeugt und gesehen. Aber wenn jemand der Wahrheit nicht folgen will, die Wahrheit nicht finden will, dann werden ihm auch eindeutige Wunder nicht helfen. Und genau das ist dann passiert. Und wenn sie ein Zeichen sehen, wenden sie sich ab und sagen, fortdauernde Zauberei. Also selbst das größte Zeichen und Wunder benennen sie dann wie? Als Zauberei und Augentrug. Und sie erklären es für Lüge und folgen ihren Neigungen. Doch jede Angelegenheit ist festgesetzt. Und das ist das eigentliche Problem. Deswegen sieht jemand Eindeutigkeit nicht als eindeutig, Klarheit nicht als klar, ein Wunder nicht als Wunder. Warum? Weil er seinen Neigungen folgen will. Und er kann nicht irgendetwas über die eigene Neigung stellen und deswegen ist er sogar bereit, ein Wunder als Zauberei abzutun. Zu ihnen ist doch von den Berichten gekommen, was reichliche Verweisung enthält. Eine durchdringende Weisheit. Aber was nützen da die Warnungen? So kehre dich von ihnen ab. Am Tag, da der Rufer zu etwas Entsetzlichem ruft. Dieses Kehre dich von ihnen ab heißt nicht, dass der Gesandte Allahs aufgehört hat, sie zur Wahrheit einzuladen, auf die beste Art und Weise. Kehre dich ab heißt, dass man nur überbringen kann, dass man darüber hinaus Geduld haben muss, sich nicht auf Streitereien, Angriffereien, Provokationen etc. einlässt, sondern versucht, seine Arbeit weiterzutun. Die Arbeit des Gesandten war in Mekka vor allem das Überbringen. Mach das weiter, lass sie, geh nicht auf deren Streitereien, deren Provokationen ein, lass sie über dich reden, ignoriere sie, mach das, wofür Allah dich ausersucht hat. Und dieser direkte Übergang, dass dann Allah über den Tag der Auferstehung spricht, in derselben Aya, und am Tag, da der Rufer zu etwas Entsetzlichem, Nukur ist auch entsetzlich oder auch etwas Unbekannten, also was kein Mensch sich vorstellen kann, solches wird am Tag der Auferstehung passieren. Der Tag ist nicht fern, mach deine Arbeit, dieser Tag kommt. Wie wird es dann sein, werden sie mit gedemütigen Blicken aus den Gräbern herauskommen, wie ausschwärmende Heuschrecken. Zu den Rufer hastend, die Ungläubigen werden sagen, das ist ein schwerer Tag. Ja, in dieser Welt wollten sie ja die Schwere, die Wahrhaftigkeit dieses Tages nicht mal anerkennen, aber dort werden die Ungläubigen das sprechen und zugeben und sagen, das hier ist ein schwerer Tag. Vor ihnen schon bezichtigte das Volk Nuh a.s. ihren Gesandten der Lüge. Sie bezichtigten unseren Diener der Lüge und sagten, ein Besessener. Und er wurde von ihnen gescholten. Da rief er seinen Herrn an, ich bin überwältigt, so leiste du mir Hilfe. Da öffneten wir die Tore des Himmels mit niederströmendem Wasser und ließen aus der Erde Quellen hervorströmen, so traf das Wasser zu einem bereits festgesetzten Angelegenheit zusammen. Festgesetzten Maß kam das Wasser herab. Und wir trugen ihn auf einem Schiff aus Planken und Nägeln, das vor unseren Augen dahinfuhr, dies als Lohn für jemanden, der immer verleugnet worden war. Und wir ließen es hier als Zeichen zurück, gibt es aber jemanden, der bedenkt? Und man sagt, dass das Schiff von Nuh a.s. auf dem Berg Ararat zum Stehen gekommen ist und dass es auch später entdeckt worden ist. Allahu a'lam, wie waren da meine Strafe und meine Warnungen? Und wir haben den Koran ja leicht zum Bedenken gemacht, aber gibt es jemanden, der bedenkt? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ. Nichts, was hier berichtet wird, ist kompliziert, ist schwer zu verstehen. Jeder kann das verstehen. Das sind Geschichten, aus denen man eine Lehre zieht, Eindeutigkeiten zu dem, wozu Allah auch aufruft. Der Koran ist leicht für das Gedenken gemacht worden, zum Bedenken gemacht. Gibt es jemanden, der bedenkt? Die Ad bezichtigten ihren Gesandten der Lüge. Wie waren da meine Strafe und meine Warnungen? Wir sandten gegen sie ja einen eiskalten Wind an einem Tag fortdauernden Unheils, der die Menschen fortnahm, als wären sie Stämme entwurzelter Palmen. Wie waren da meine Strafe und meine Warnungen? Und wir haben den Koran ja leicht zum Bedenken gemacht. Aber gibt es jemanden, der bedenkt? Die Thamud erklärten die Warnungen für Lüge. Sie sagten, sollen wir denn einem menschlichen Wesen von uns, einem Einzelnen folgen? Dann befänden wir uns wahrlich im Irrtum und Wahnsinn. Ist die Ermahnung gerade ihm aus unserer Mitte offenbart worden? Nein, vielmehr ist er ein selbstgefälliger Lügner. Schaut mal, was Propheten sich alles anhören mussten. Und das ist auch ein Trost für den Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, der zu dieser Zeit, als diese Sura offenbart wurde, auch Ähnliches von seinem Volk hören musste. Sie werden morgen erfahren, wer der selbstgefällige Lügner ist. Wir werden die Kamelstute senden als Versuchung für sie, so warte mit ihnen ab und sei beharrlich. Ja, das war für das Volk von Salih a.s. Und tu ihnen kund, dass das Wasser zwischen ihnen und der Kamelstute zu teilen ist. Jeder Trinkanteil soll dann abwechselnd wahrgenommen werden. Da riefen sie ihren Gefährten herbei. Er griff zu und schnitt dann der Kamelstute die Sehnen durch. Wie waren da meine Strafe und meine Warnungen? Wir sandten ja gegen sie einen einzigen Schrei. Da waren sie sogleich wie das vertrocknete Zeug von Viehgehegen. Und wir haben den Koran ja leicht zum Bedenken gemacht, aber gibt es jemanden, der bedenkt? Das Volk Luts erklärt die Warnungen für Lüge. Wir sandten ja gegen sie einen Sturm von Steinchen außer dem Angehörigen Luts. Wir erretteten sie im letzten Teil der Nacht. Aus Gunst von uns, so vergelten wir, wer dankbar ist. Hier sehen wir auch den großen Nutzen von Dankbarkeit, dass Allah einen wirklich retten kann von Unglücksfällen und anderen schrecklichen Sachen, wenn man zu den dankbaren Dienern Allahs gehört. Und was wir hier auch sehen, dass auch wenn alle Menschen um einen herum einen gering schätzen, vor allem wegen der Religion natürlich, wegen der Religion, wegen der Frömmigkeit, gering schätzen, verachten, Allah genügt uns als derjenige, der uns wertschätzt. Allah möge uns so machen, dass wir von ihm wertgeschätzt werden. Und diese genügt uns dann auch. Die Wertschätzung der Menschen ist dann etwas, worauf man auch verzichten kann. Er, also Lut a.s., hatte sie ja vor unserem gewaltsamen Zupacken gewarnt, sie aber bestritten die Warnungen. Und sie versuchten ja, ihn in Bezug auf seine Gäste zu überreden. Also sie ihnen, dass er diese Gäste, die eigentlich Engel waren, ihnen ausliefern sollte, da löschten wir ihre Augen aus. Kostet nun meine Strafe und meine Warnungen. Und es ereilte sie ja am frühen Morgen eine beständige Strafe. Kostet nun meine Strafe und meine Warnungen. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ Und wir haben den Koran ja leicht zum Gedenken gemacht, aber gibt es jemanden, der bedenkt? Und auch zu Pharaons Leuten kamen ja die Warnungen. Sie erklärten alle unsere Zeichen für Lüge, und da ergriffen wir sie mit dem Griff eines Unüberwindlichen und Allmächtigen. Sind etwa eure Ungläubigen besser als jene da? Oder gibt es für euch einen Freispruch in den Schriften, das euch auf jeden Fall vergeben wird? Oder sagen sie, wir halten zusammen und wir werden siegen? Die Ansammlung wird gewiss besiegt werden und sie werden den Rücken kehren. Und genauso ist es ja dann bei der Schlacht von Badr auch passiert. Nein, vielmehr ist die Stunde des Gerichts der ihnen versprochene Zeitpunkt und die Stunde ist noch schrecklicher und bitterer. Gewiss, die Übeltäter befinden sich im Irrtum und Wahnsinn. Am Tag, da sie auf ihren Gesichtern ins Höllenfeuer gezerrt werden, kostet die Berührung der Sengenden, also des heißen Feuers, das alles versenkt. Gewiss, wir haben alles in bestimmtem Maß erschaffen. Und unser Befehl ist doch nur ein einziges Wort wie ein Augenblick. Also das geht, wenn Allah einmal befiehlt, dann passiert das in einem Augenblick. Keiner ist davor sicher, keiner kann sagen, ich habe noch so viel Zeit. Weder ein Volk noch ein Individuum. Und wir haben doch bereits manche Lager gleich euch vernichtet. Aber gibt es jemanden, der bedenkt? Alles, was sie getan haben, steht in den Schriften. Alles, ob klein oder groß, wird in Zeilen niedergeschrieben. Gewiss, die Gottesfürchtigen werden in Gärten und an Bächen sein. Am Sitz der Wahrhaftigkeit bei einem allmächtigen Herrscher. Und das ist es genau, wofür die ganzen Gesandten, die wir heute gelesen haben, dafür haben die gekämpft, dafür haben sie Verachtung, Verleumdung, Beschimpfung, Vertreibung ausgehalten, weil sie dann letztendlich diejenigen sein werden, die Gottesfürchtigen sind, in Gärten, an Bächen, am Sitz der Wahrhaftigkeit, bei einem allmächtigen Herrscher. Zu den Nahegebrachten dürfen sie dann gehören. Und dafür lohnt es sich zu kämpfen, dafür bemüht sich und strengt sich ein Gläubiger an. Das ist sein Ziel, ein sehr hohes Ziel. Und er gibt sich mit nichts, was niedriger ist als dieses eine Ziel, dieses eine große diese eine große Glückseligkeit, mit nichts weniger gibt sich der Gläubige zufrieden. Diese Geringheiten und Kleinigkeiten von dieser Welt, die vergänglich sind, leicht kaputt gehen, kurzen Genuss geben, das ist uns nicht genug. Das Bleibende, die Nähe Allahs, das Vorzügliche, das Hohe, das Paradies also ist das, was der Gläubige möchte. Und dafür bemüht er sich.